mal Stellenhof nur drei Ikonostasen hier im Westen gemalt. Was Sie hier haben an Ikonostase, ist die bedeutendste Ikonostase, das kann ich selber sagen, im westlichen Bereich. Es sind nur drei. Es gibt noch eine sehr schöne Ikonostase einer serbischen Nonne in der serbischen Kirche, die ist auch sehr schön. Ich halte den Nikolai Stellenhof der bedeutendste Ikonenmaler des 20. Jahrhunderts überhaupt. Der hat, das war ein tief religiöser Mensch und hat auch, wie gesagt, der Innere, das habe ich gespürt, er hat es mit Leib und Seele gemacht und er wollte immer das, die Ikonen malen. Dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht, ich kenne mich mit der Ikonenmalerei aus, ich möchte meinen eigenen Weg gehen, aber er hat gesagt, das ist unbedingt, das war immer ein großes Anliegen, dass jetzt aber sein Sohn, der hat ja schon ein bisschen Mickey Mouse gemalt. Am Anfang war er hoffentlich noch mal so Ikonenmaler. Dann haben wir gesagt, der wird schon noch Ikonenmaler. Er hat bei meinem Kind, ich habe Klavierunterricht gehabt, Sascha hieß er. Und mit ihm habe ich jetzt einen Kontakt im Mund bekommen. Und da ist dann jetzt ein sehr bedeutender Ikonenmaler geworden. Jetzt will ich Ihnen mal über Stellenhof was sagen. Ich habe jetzt die Daten bekommen, er ist 1912 in Warschau geboren, als Sohn russischer Eltern und ist später nach Belgrad, nach Weißstadt gegangen und hat dann von dem russischen Ikonenmaler Sofronow gelernt. Kennen Sie den Sofronow, Vater Lindberger? Sofronow hieß der, kennt man nicht so. Dann hat er einen Großauftrag vom bulgarischen Patriarchat bekommen, der Ausmalung der Kathedrale von Sandanski. Die habe ich leider nie gesehen, die war schon in Bulgarien und habe auch seine Fresken in kleinen Kirchen gesehen, als ich vom Athos herkam. Ich war 1968 auf dem Berg Athos, habe ich 13 Klöster besucht. Da war ich dann am Rila-Kloster. Und die Kuppel der vier Evangelisten sind teilweise, die Gestalten der Evangelisten, 4 Meter hoch, das ist eine Riesenleistung. Dann hat er die erste Ikonostase, ist dann im Nonnenkloster Kniazevo bei Sofia entstanden. Dann der Umzug nach Deutschland ist für ihn erst nach Ochsenhausen und dann nach Biberach, hat er dann durch das Geld, das er bekam, Sandanski, seine Mutter war ein Kriegsflüchtling, und dann war er dann im Jordanbad in Biberach. Und hier malte er dann für das Kloster, das ist heute im Kloster heute, eine so große Dreifaltigkeit, die war im Jordanbad in Biberach lange Zeit ausgestellt. Nun sind aber 3 Ikonostasen von Nikolai Stellenhof, diese hier in Saarbrücken und in München. Und sein Sohn hat auch in München Ikonostasen. Also ich glaube, das ist sogar von Bulgarien, denke ich. Jetzt kommt hier, ja, das ist hier die Geburt Christi, das kennen Sie ja alle. Hier haben wir diese Ikone auch, genau wie bei hier. Und die, ja, sehr schön, ja. Ja, die Mutter Gottes wieder der Erinnerung. Ja, das ist die, das ist Vladimir Skaja, der Rubljow gemalt hat, der große Ikonenmaler Andrei Rubljow, der ein Schüler von Theophanes Griechmann. Ah, das ist auch ich, wenn ich gerade mal noch gerade mal. Das ist zu schnell, ja. Das ist die Dreifaltigkeit nach Rubljow. Hier sieht man Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das ist also sozusagen das vom Alten Testament, wo die drei Jünglinge, ja, mit Abraham und Sarah waren, hatten dort am Tisch gesessen mit einem Kalb und die kamen dann mit Wanderstäben und haben das gesegnet. Und in der orthodoxen Kirche wird das als die Vorahnung der heiligen Dreifaltigkeit gesehen. Und die bedeutendste Ikone überhaupt ist ja Andrei Rubljows Dreifaltigkeit. Das war früher in Sarkirchen. Kloster, Sergius Posadkloster, dem frühen Sagas, und da haben wir eine Kopie. Und nach 13 Übermalungen hat dann nach der Oktoberrevolution die Ikone wieder im Ursprung gebracht. Da waren 13 Übermalungen drüber. Übrigens hat im Untergottes von Wladimir eine Rubljow-Übermalung gehabt. Die hat man leider Gottes vernichtet, weil man damals es noch nicht machen konnte, dass man die Übermalungen wegnehmen konnte. Das hat dann der Lenin eigentlich beantragt, dass man die Ikonen, die bedeutenden Ikonen schützt und die auch fachgerecht restauriert, weil in den Kirchen hat man die nicht restaurieren wollen, weil das ein heiliges Bild war, man hat immer drüber gemalt und wieder gesegnet und so haben sie die Ikonen kunsthistorisch nicht erforscht worden. Das hat man eigentlich erst später getan und als Matisse, der große französische Maler Matisse in Russland 1904 war, hat er gesagt, die Russen würden eigentlich gar nicht wissen, was sie für eine Bedeutung hätten in der großen Ikonenmalerei. Da hat er sich auch etwas anregen lassen. Übrigens auch Kasimir Malevich geht etwas von der Ikonenmalerei aus. Und da sieht man also die Gesänge, die gehen dann wieder weg und dieser Friedhof in einer unglaublich sensiblen Art. Die russischen Ikonen sind nicht wie die byzantinischen, die haben ein seelischer Gehalt noch. Die haben nicht noch dieses Strenge der byzantinischen Ikonen, sondern in der Paläologenzeit ist dann in Russland eine Verfeinerung des seelischen entstanden. Und das ist dann ein Höhepunkt, war dann Rubliow und Dionysi. Ja, und das hat eben, müssen Sie sagen, das hat gerade Schellikow, dieser Verinnerlichung und nicht das Formale, wenn ich jetzt zum Beispiel griechische Ikonen oft sehe, aber jetzt Ikonen sehe von modernen Ikonenmalern, die haben nicht die Verinnerlichung. Das hat genau Schellikow gehabt. Der hat aber Ausstrahlung gehabt. Das war ein tief, tief religiöser Mensch. Und ja, ja, ja, das ist ja unglaublich, die ganze indische Hierarchie. In Christus an Dorado hier, da oben sieht man das himmlische Jerusalem, mit der Zeit, unglaubliche Leistung. Der hat ja geschafft, Tag und Nacht, der hat sich fast keine Pause gegönnt, Schellikow, der war so in einer Inspiration drin, das war unglaublich. Ja, leider ist aber dann, er hat ein Brief mir geschrieben, und zwar schreibt er da einer Einladung, den habe ich noch den Originalbrief, einer Einladung, des kanadischen orthodoxen Erzbischof Vitali folgend, habe ich mich entschlossen, die Bundesrepublik zu verlassen. Ich habe ihm gesagt, er soll nicht nach Kanada gehen, es sei nicht günstig für ihn. Er hat gesagt, ja, und nach Montreal umziehen. Der Erzbischof garantiert mir reichliche, für mich hochinteressante Kirchenarbeit in Kanada und den USA. Ich verlasse Deutschland, wo ich 8 ruhige und glückliche Jahre verbracht habe, mit besten Erinnerungen an die guten und herzlichen Menschen. Anfang September fliegen wir ab. Meine vorläufige Adresse hat er dann gegeben. Ich sende meinen herzlichsten Abschiedsgruß und die besten Wünsche Nikolai Schellikow und Familie. Hier sehen Sie die Originalunterschrift von ihm. Und ich habe ihm gesagt, er soll nicht hin nach Kanada. Und er hat auch dann den Brief, ich jetzt gerade nicht schnell, in der Schnelle, er hat dann mir geschrieben, ich hätte recht gehabt, also er hätte die Aufträge nur von Deutschland und nicht von Kanada. Nachdem er die Kirche ausgemalt hat, ist er sozusagen, hat er keine Aufträge mehr bekommen und er hat immer wieder von Deutschland dann die Ikonen bekommen. Und nun ist aber so, Nikolai Schellikow ist auch dann mit 69 Jahren verstorben. Und seine Frau, die war eine Bulgarin, eine sehr nette Frau, bist du ein lebenswohler Typ, die ist 2005 verstorben. Ich habe jetzt mit dem Sohn wieder Kontakt aufgenommen und das ist ein sehr guter Ikonenmaler. Und hier sehen Sie, das ist Sandanski, das ist die Kuppel, also das ist wohl die Freske in Sandanski, die ich auch als Foto habe, da sieht man wieder Christus Pantocrator hier. Sie sehen auch im Gesicht, was er von einem verinnerlichten Ausdruck hat. Hier im kosmischen Raum drin und es ist also eine Riesenleistung von Schellikow. Ja, und vor allem auch das feine Licht, wo da drin ist, diese feine, fast pastelligen Töne, die da reinkommen. Ja, ist noch ein Bild vorhanden? Ja, ja. Ja, das ist ja wieder Christus. Da sieht man auch, da geht er stark von Rubliow wieder aus, das sieht man ja ganz genau. Gell? Und dann sehr schön hier, also Christus Pantocrator hier auf dem Thron, in dem Kosmos hier, auch in der Aura drumherum, mit den Seraphim, Cherubim und mit vier Evangelisten. Da sieht man, was er sich da ganz angelegt hat. in diese Aktion der Polenmalerei, doch wohl auch wieder etwas Neues reinbrachte. Sehr schön, Christus in der Vorhöhle, der die Vorhöhle hier steht und ist der Engel, der sozusagen Adam und Eva hier wieder erlöst, große Vorhöhle in den Apostel zu erinnern, in der Unterschied sagt, die Hülle ist nicht mehr vorhanden und es ist die Erlösung da. Dies ist ja sehr eigenartig, ohne das ist wunderlich. Die geht ein bisschen ins Nazarenische über, gell? So bis an die Nazarener des 19. Jahrhunderts. Also von der bin ich nicht ganz angetan, das muss ich gleich sagen. Da will er etwas bringen, außer von der Ikonenmalerei, aber da muss ich ein bisschen so an die Bauernwohnerkunst und die Nazarener, gell? Ja, ja. Erinnert und da ist einfach nicht mehr die Überzeugung so drin, wenn auch so Versuche entstanden sind. Aber das ist ja dann nicht die Beweihung. Pietà, wie Christus beweint wird, aber sehr schön der Dreiecksaufbau, also der Eigentlichkeit, dieser Dreiecksaufbau. Ja, die Taufe am Jordan, das ist auch typisch wahrscheinlich auf diese schöne Engel hier dann. Alle, die sind mehr als hier auch, gell? Hier Michael und Gabriel und so weiter, die sie vermeiden vor Christus hier. Und das macht er also mit dem Gewitter wunderbar, das Gemahl, auch wieder Johannes dem Täufer. Und interessant auch, wie die byzantinische oder russische Kunst das Wasser sehr ornamental sieht. Also nicht jetzt naturalistisch, denn die Ikonenmalerei will ja nicht das Naturalistische. Ne? Erst in der Renaissance ist das wieder aufgekommen. Aber Russland hat ja keine Renaissance erlebt, obwohl bedeutende Renaissance-Baumeister, die von Bologna, Ferrara und Mailand kamen, haben orthodoxe Kirchen gebaut, aber nicht. Die Renaissance war nur in der Ornamentik drin. Also der sogenannte Humanismus, der bei uns war, kennt Russland nicht. Erst durch Peter den Großen ist das natürlich radikal dann geändert worden. Und dadurch ist ja dann in Russland dann im 19., 18. hochbedeutende russische Maler entstanden, wie Schischkin und Repin und Serov und wie sie alle heißen, und Alexander Iwanow. Und dann auch bis zur russischen Avantgarde hat Russland eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht. Ich behaupte sogar, dass die russischen Maler des 19. Jahrhunderts noch einen tieferen Ausdruck haben wie die französische Malerei des 19. Jahrhunderts, obwohl sie etwas beeinflusst waren. Aber wenn Sie mal Mussorgskys Porträt sehen, von Repin zwei Tage vor dem Tod gemalt, das ist so ein Buhl, da geht es ein kalter Rücken runter. Also das ist unglaublich, nicht? Oder die Tolstoi-Bilder von Repin. Aber da sieht man eben auch, dass im Hintergrund etwas von der Orthodoxie immer noch mitspielt. Also sagen wir mal, in die Tiefe reinzugehen. Das Französische, so bedeutend es ist, hat immer etwas mehr Formales in sich. Aber das Russische, ihre großen Maler, die sind bei uns leider zu wenig bekannt. Und wer die sieht, ist begeistert. Nicht? Jetzt die Kunsthistoriker tun sich jetzt so allmählich auch damit befassen. Ja, ich tue es jetzt ein bisschen ausbreiten. Ja, also wie gesagt, hier auch, wenn man sieht, wie schön diese Gestalten hier bei der Taufe sind, gehen dann die vom Byzantinischen aus. Und ja, kommt noch was? Ja, sehr schön. Ja, das ist, glaube ich, Capri. Sehr schön, da gibt es ja auch eine entsprechende Ikone von Andrei Rublev. Er bringt es und auch ein bisschen an Pskov erinnern, an die Pskover Ikone. Die ist auch sehr schön, vor allem auch dieser innere Ausdruck wieder, der nach innen gerichtet ist. Das hat ja die Ikone, den nach innen, nicht nach außen gerichtete, sondern nach innen gerichtete Ausdruck. Ja, ja, das ist auch sehr schön. Das ist wieder ganz Rublev-artig, trotzdem auch ganz. Bitte? Genau, da haben wir ja, genau, da ist. Und ist auch sehr schön hier, auch wenn man auch seine Hände mal anguckt. Diese Haltung ist dann, gell? Herz und Geist müssen zusammenführen. Im indischen Tempeltanz hat man es nämlich genauso. Gell? Wenn Sie mal die indischen Tempeltänzer sehen, die machen genau dasselbe. Gell? Das kommt vom Osten her, diese Herz-Geist-Verbindung. Ja, da haben wir ja das Evangelium, das liegt von Menschenhand gemalt. Ich habe es mal Christus müssen lassen, Bad hier. Und das ist auch sehr schön. Ich habe eine schöne, Vater Limberger kennt ja meine Ikonen, er war schon zweimal bei mir. Und er kennt ja auch diese Manilion-Ikone aus dem 18. Jahrhundert. Und wie gesagt, ich würde es gerne mal auch, wenn es mal so wäre, als Leihgabe mal auch hier reinbringen. Und wie gesagt, Was mich auch sehr interessiert hat, weil ich male ja, keine Ikonen, aber Vater Limberger hat natürlich sofort mit seiner Intuition, seinem Kenntnis erkannt, dass durch meine Bilder auch aus den Quellen der Ikone kommt. Das war mir natürlich sehr wichtig. Ja, da sieht man wieder ein Dreirubliov, die Dreieinigkeit. Das muss ich nur sagen, früher die byzantinische Kunst hat immer Abraham und Sarah noch dazu gemacht, also das Geld ist es noch. Aber Rubliov hat es alles weggelassen. Er ging nur noch auf das Kreis, Dreieck, das ist das glückliche Geheimnis. Kreis ist haarscharf in der Komposition. Kreis und Dreieck, das ist das göttliche Prinzip. Dreieinigkeit und Kreis. Wenn man das nun zögelt, abzögelt, haben wir Dreieck-Kreis-Motiv. Das ist übrigens auch im Ostasiatischen so, wenn Sie die tibetischen, die heißen Lau-Ikonen, Malereien sehen, ist auch, wenn Sie eine Buddha sehen, im Zentrum ist es auch Kreis, also Dreieck und Kreis. Ja, schön. Hier, der schweigt, der soll ja nicht sprechen, gern er schweigt, so mit dem Linnen. Und da ist natürlich hier die Eingebung des Heiligen Geistes durch diese Taube. Die Taube ist ja auch bei der Taufe von Jordan, wurde ja in Form einer Taube, ob es eine Taube war, glaube ich nicht, aber in Form einer Taube ist der Santo Spirito, der Heilige Geist, über ihn gekommen. Ja, also das ist ja eine ganz erstaunliche Sache. Also da hat ja Angelikow sich fast noch selber getroffen. Gell, mit der Sache, ja. Also was man die, ich muss mir mal vorstellen, diese ganzen Figuren, das muss ja mal gemalt sein. Gell. Ich weiß ja nicht, wie groß sie ist, aber auch die Komposition im Zentrum Christus in der oben des biblischen Jerusalem und so weiter, erscheint toll. Und da unten natürlich die Hölle, gell, die Hölle. Ja, das frage ich mich eben auch. Ich glaube, das könnte auch ein Fresko sein. Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Es könnte ein Fresko sein. Es könnte aber ein großes Tafelbild auch sein. Also es ist da oben in einem, er hat mir das nicht erklärt, der Sohn, es ist da oben in einem Bogen drin und ich glaube, dass es in sein Landstil ist. Also ich vermute, ich könnte es Freskomalerei sein. Das kann ich hier an diesem Foto nicht sehen. Das kann man einfach nicht erklären. Ja. Gibt es noch was? Aber sagen Sie mal, ja. Einfach zu Ihren Erlebnissen, wie Sie mit Nikolai Schelichow. Ja, also das muss ich. Wie er war vom Umgang, von einfach als Person. Ja, also es ist so, durch das, wir haben ihn zum ersten Mal in Ochsenhausen sind wir hingefahren mit meinen Eltern. Und da haben wir ja diese Ikone dann erworben. Und da haben wir gleich einen unglaublichen Kontakt habe ich zu ihm gehabt. Sein Sohn war noch ganz klein. Aber sie war etwa 20 Jahre jünger, ja? Wie? Sie das war, das kann ich Ihnen genau sagen. Warten Sie mal, ich sage Ihnen ganz genau, wann das war. Er ist nach Wien gekommen, einen Moment. Er ist nach Deutschland gekommen. Das muss gewesen sein, weil ich schon in der Erde bin. Also, fühlt man sich schon ausgewandert. Es muss etwa, jetzt kann ich Ihnen sagen, ich war auf dem Berg Athos, das war 1968 und habe ihn schon gekannt. Und da hat er mir genau gesagt, wo ich hin soll, die Ikonen, also die Fresken zu malen, die Fresken zu sehen. Sandanski konnte ich nicht sehen, weil ich vom Adel kam. Also zwischen 1967 bis 1968 habe ich ihn kennengelernt. Und 1975 bin ich schon danach. Ich bin viel mit ihm zusammengekommen. Ich war natürlich immer wieder in Stuttgart und Biber. Mein Vater kam ja aus Biber, mein Eltern waren da. Und ich habe immer wieder, und dann war ich auch in Ausstellungen von ihm, er hat auch hier in der Galerie Galetzki eine große Ausstellung gehabt, da bin ich auch gewesen. Ich kenne ja die Tochter auch von Galetzki, habe ihn an Galetzki noch gekannt. Und dann hat er verschiedene Ausstellungen gemacht und ich war viel in seinem Atelier. Er hat es dann in einem Hochhaus in Biebrach gehabt, am Kutzberger Weg. Vorher war er in Ochsenhausen. Und da habe ich immer wieder zugeguckt, wie der Ikonen malte. Und er wollte immer wieder, das war ihm ein großes Anliegen, dass ich sei der Richtige, dass ich ihm, also dass ich Ikonen male. Ich kannte einen Abfahrer aus Bessarabien und das hat mit nichts mit Schädelhof zu tun und das war in einem, das war im Gustav-Siegle-Haus in Stuttgart. Da war eine Ikone, auch schon, das waren alles mehr Ikonen nachgemacht, Ikonen von Griechenland. Da kam ein Abfahrer auf mich zu mir, ich habe kein Wort gesagt, sagte er zu mir, ich war orthodox. Sie heißen Michael. Dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Ich heiße nämlich auch so, hat er gesagt. Ja, Sie, hat er gesagt, Sie dürfen Ikonen restaurieren, hat er gesagt. Dann habe ich gesagt, das mache ich auch, Ikonen restaurieren. Hat er gesagt, also ich war sprachlos. Und hat er gesagt, und Sie sind Maler, hat er auch gesagt. Dann habe ich gesagt, das stimmt auch. Als ich Ikonen betrachtete, hat er das zu mir gesagt. Ja, wenn Sie mal Fragen haben, sagen Sie mir es bitte. Gell? Wenn Sie irgendeine Frage haben und so, sagen Sie es. Also das kann ich, eines kann ich Ihnen sagen, wenn Sie mal immer wieder jetzt die Ikonostase angucken. Sie müssen eines wissen in Ihrem Bewusstsein. Sie haben eine der schönsten Ikonostasen im westlichen Raum. Das ist eine Tatsache. Das wird Vater Limberger mir genau bestätigt. Stimmt's? Ja, ja. Eindeutig. Das sage ich immer wieder. Ja, so ist es. Die ist hervorragend. Sie ist sehr einfach. Ich weiß noch, als Nikolai Schellekhoff eine Ikonostase malte, ich war dabei, wo er einige Ikonen noch in Biebrach malte, und dann hat er gesagt, ja, wie ist jetzt der Aufbau? Ja, sagt er, dieser ist sehr einfach, also nicht geschnitzt, sondern hätte ganz einfach die Ikonostase, also diese Pyramiden, hätte er ganz einfach gemacht, also nicht jetzt die russischen Ikonostasen, ja wunderbar geschnitzt, meistens mit Trauben, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und da sieht aber sehr, sehr schön aus, so den dunklen Ton, kommt die wunderbar raus, auch mit der Königstüre, also und oben die Bundeszeichen. Also man kann nur froh sein, auf dieser sehr schönen Ikonostase hier, die gehört eigentlich viel mehr bekannt gemacht, aber man hätte so viel zu viele Leute im Raum. Gell? Das wäre auch nichts, denn es leider nur. Wir haben jetzt schon zu viel. Bitte? Wir haben jetzt schon zu viel. Die haben jetzt schon zu viel. Ja, ja, da müssen wir ja einen Anbau noch machen. Ja, ja, so ist es. Ein bisschen zu viel, nicht zu wenig. Ja, eben. Ja. Und jetzt sind die mal gerade diese Ikonen, die müssen mal so hochgehen. Sie kriegen es ja nachher noch über Lizenzen. Und das ist, wie gesagt, die erste Ikone, die Schellekhoff in Deutschland gemalt hat. Ja. Und hat ja, Kumjakow hat gesagt, der große russische Philosoph und Dichter hat gesagt, in Deutschland, Sie kriegen es ja in Russisch, die Ikone ist der mit Farben gemalte Name Gottes. Sie ist aus der Liebe geschaffen und vom Geist der Wahrheit getragen. Hat Kumjakow gesagt, das stimmt genau. Weil die haben, und das habe ich schon als Bub gespürt, die Ausstrahlung von der Ikone. Das ist nicht von mein Vater war Bildhauer, meine Mutter Malerin, aber die Ikone war eine ganz eigene Entdeckung von mir. Also es hat nicht meine Eltern gesagt, ihr wegen der Ikone. Ich habe sie dann aufmerksam gemacht und hat auch meine Mutter gesagt, die Ikone ist das religiöseste Bild, das es überhaupt gibt. Hat sie gesagt, es gibt kein religiöseres Bild wie die Ikone. Ja. Wie haben Sie eigentlich Ihre erste Ikone entdeckt? Also wie kamen Sie mit neuen darauf? Also ja, ich habe sie in einem Buch gesehen, die Ikone. Ich muss bloß einmal, ich sitze mal schön da. Ich habe sie in einem Buch gesehen, Ikonen. Da war ich etwa zwischen 8. und 9. Lebensjahr. Und die haben mich so fasziniert. Ich weiß nicht, ich habe die Ikonen mit mir in Verbindung gebracht. Das kann man nicht beschreiben, das war so ein inneres Erlebnis, ging in mir über. Und habe ich meiner Mutter gesagt, ich will unbedingt die Ikonen, die hat ein offenes Ohr gehabt, die war ein total großzügiger Mensch, meine Mutter. Und dann hat sie das auch gemacht. Und sie hat dann die Ikone rausgesucht und hat gesagt, wenn dir die Ikone gefällt, dann kriegst du die. Dann hat alle ein bisschen gefreut. Ich meine, alle haben ein bisschen Geld dazu beigetragen, dass die Ikone bekam. Und ich bin dann schon als Bub zu Ikonensammler gegangen und Dann habe ich schon damals schon mit 12 Jahren gesagt, da haben sie aber auch eine Moskauer Ikone oder eine Novgoroder oder eine Palecher Ikone. Und da bin ich, ich habe Biberach geguckt, auch schon in Biberach hat es Ikonensammler gegeben, auch der Maler Breckle hat die gehabt. Und dann hat es noch mal jemand gewesen, der Ikonen sammelte. Und da bin ich natürlich gleich da gewesen und habe die Ikonen angeguckt. Aber ich war fanatisiert mit Ikonen. Ich habe jetzt eine kleine Sammlung von Ikonen. Aber das ist ein Fanatismus entsteht da. Da kommt eine Leidenschaft. Aber Sie wissen ja alle, Leidenschaft, da leidet man ja alle drunter. Ne? Ob so schön es ist. Ja, leidet man trotzdem. Und wie gesagt, also so hat mich also die Ikonenmalerei und dadurch auch der Bezug zu Nikolai Schellichow dann sofort. Und mein Vater wollte, hat ihm gesagt, du musst jetzt zu Schellichow, du musst da die Ikonen malen. Ich habe noch Briefe, wo das sagt, und ich sage, ja, die Ikonenmalerei ist mir wohl geläufig, wie die gemalt sind, aber ich muss meinen eigenen Weg gehen. Ja. Ja, so wäre eigentlich, ich will Sie nicht länger anspannen, aber wenn Sie noch eine Frage haben, dann sagen Sie mir es. Ja. Was sind jetzt die typischen Regeln einer Ikone, sage ich mal, eine Darstellung einer Ikone, die charakteristischen Sachen, sage ich jetzt mal. Ja gut, da gibt es das Malerbuch von Beuge Arthus. Da kann Ihnen Herr Vater Limburger noch mehr erzählen wie ich. Oder die wichtigsten Regeln, sage ich jetzt mal. Ja, da gibt es aber ganz genau, da gibt es Regeln, die auf dem Beuge Arthus. Ich habe das Malerbuch von Beuge Arthus, wie das genau auf dem Arthus geregelt wurde. Die Ikone hat strenge Gesetzlichkeiten, also im Sinne des Westlichen, dass wir eine Gotik haben, eine Renaissance und Romanik kennen, die orthodoxe Kirche nicht, die geht immer vom Urbild des heiligen Lukas aus, der im Arzt Maler war. Das, um das geht es. Und die italienische Malerei, zum Beispiel die frühe, wie Simone Martini, Giotto und so weiter, die sind noch byzantinisch beeinflusst, auch die Schule von Siena. Und die haben dann später, die Renaissance, Giotto hat ja eigentlich das Byzantinische gesprengt. Das kennen natürlich die eigentliche griechische und die orthodoxe Welt eben nicht. Und so hat die Renaissance auch keinen Einzug gehalten. Dadurch hat ja Russland nicht die großen Wissenschaftler und so weiter gehabt. Erst mit Michael Lomonossow beginnt es. Mit Lomonossow, der ja in Deutschland studierte, in Marburg an der Lahn und in Freiburg in Sachsen. Und vorher hat eben die Orthodoxie wohl ist ein theokratischer Staat gewesen, die ganz aufs Religiöse aus war. Auch Gasthäuser hat es in Russland nicht gegeben, jedes Haus war ein Gasthaus. Darum hieß es ja ein altes Sprichwort, Gast im Haus, Gott im Haus, kann man ja nicht mehr so sagen. Ja, manchmal ist es gerade andersrum. Ja. Ich glaub, da haben Sie etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt zu dem, was er fragt. Ja. Nämlich diese Verinnerlichung. Ja. Also das ist ganz wichtig bei Ikonen. Also da kann man echt immer gut unterscheiden, ob derjenige, der diese oder jene Ikone gemalt hat, ob er das auch in sich getragen hat oder nicht. Ganz bei genau. Schellikow, also daran kann man wirklich, das kann man wirklich als zum Beispiel nehmen, wie man diese Verinnerlichung ganz genau. Üben ganz, muss, ganz bevor genau. man die Ikone schreibt. Ja. Und es war ja ursprünglich auch eine Mönchskunst. Nicht? Es ist ja nur Gebet und Fasten entstanden, die Ikone. Von der Ikone Wort, griechisch Ikon, Bild, ja, genau. Ja. Und da Sie sich dann schon seit Ihrer Kindheit mit den Ikonen dann einfach beschäftigen und dann sie lieben, da haben Sie wahrscheinlich schon einige dann in Sicht bekommen oder dann viel nachgedacht. Und was da für Schellichow dann typisch wäre in dieser Art. Genau. Was können Sie das sagen, dass diese Unterschiede oder da... Ja, Schellichow sieben hatte ich schon, dass es nicht ein Ikonenmaler aus dem 15. oder 16. Jahrhundert ist. In der Ikonenmalerei, das wird ja, weiß ja Vater, Limburger, na die mehr wie ich, man kann diese Ikonen, kann man ja auch sagen, die schon 15., 16. oder Moskauer Schule, Novgoroder Schule. Aber bei Schellichow kommt etwas rein, das kann man, das ist ein bisschen unerklärlich. Gell? Ich finde, dass man sieht eben, das ist nicht aus dem 19. und nicht aus dem 18. Jahrhundert. Man merkt eben schon, er ist in dieser Zeit fast so eine Insel gewesen. Gell? Das stimmt. Gell? Die Ikonografie Russlands im 19. Jahrhundert eigentlich eher so diese Renaissance quasi nachgemacht hat. Genau, ja. Und erst im 20. Jahrhundert hat man allmählich angefangen, erst die geistlichen Wurzeln und die geistigen Wurzeln der byzantinischen, des byzantinischen Denkens wieder zu entdecken. Genau. Das ist sozusagen die neupatristische Bewegung. Ja. Mhm. Und darauf ist wohl auch die neue Ikonografie entstanden. Ganz genau, Roger Gradschelikow, der Maler. Also er ist genau der Wegbereiter für ganz genau, da sind wir ganz gleicher Meinung. Ganz genau so ist es. Und dadurch muss man auch die Ikonostase hoch einschätzen. Gell? Mit der Freskomalerei sind wir nicht ganz so einverstanden, das wissen wir alle. Das auch von ihm? Nein. Nein, Gottes Willen, nein, das nicht. Nein. Die ist ja im Krieg auch zerstört worden. Die Kirche war im Krieg teilweise zerstört. Gell? Ja, aber das ist ein Juwel hier, diese Ikonostase. Das kann man nicht sagen. Ist wunderbar. Auch wenn man sie sieht, wie farbig, wie schön abgestimmt wird. Alles unter dem Goldhintergrund. Und dann noch eine Frage dazu, weil Sie sagen, dass er hat innerlich, der war der gläubigste Mensch und das sieht man in seinen Ikonen. Wie war das? Wie haben Sie das erlebt, dann diese Unterschiede? Weil Sie waren ziemlich nah. Hat man das auch gespürt? Ja, das spürt man schon. Ja, wissen Sie, auch der Kontakt mit Schelichow, ich habe ja mit ihm innerlich auch einen Kontakt gehabt. Das merkt man, wenn er da war, das war so herzlich und aber so trotzdem ein gewisser Abstand. Also er war ein verinnerlichter Mensch. Seine Frau war ein bisschen ein lebensvoller Typ, so ein barocker Typ. Nicht? Ja. Und, Balkan-Typ, richtig, genau, ja, genau. Etwas barocke Formen, nicht? Ja. Und das hat ihm aber wahrscheinlich ganz gut getan. Auf jeden Fall ist so, dass also Schelichow eben doch die Verinnerlichung verkörperte, was eben auch seine Ikonen haben können. Aber er war er hat also, das hat ihm ein bisschen zu schaffen gemacht, weil sein Sohn am Anfang Mickey Mäuse malt. Er hat gesagt, hoffentlich wird er Ikonenmaler und bleibt nicht auf der Mickey Maus stehen. Ja. Aber es hat sich dann alles gewandelt. Das ist alles ein Verwandlungsprozess. Das ist schon ein sehr guter Ikonenmaler. Ja. Das hat den Krieg. Bitte? Das hat den Krieg. Ich verstehe Sie nicht. Das hat den Krieg dazu gelegt. Ich habe es jetzt gar nicht verstanden. So, diese Ikonostase. Die Ikonostase, ja. Es hat die Krieg überlebt. Nein, die ist nach dem Mensch entstanden. Die ist viel später entstanden. Die ist zwischen 1970 bis 1975 entstanden. Ah. Das hätte sie sonst nicht überlebt. Ah. Ja, sonst hätte man sie ausbauen müssen. Die ist viel später entstanden, wissen Sie. Der ist ja, Schelichow ist ja 1900, wann habe ich jetzt gesagt? Ja, er ist nach Deutschland gekommen. Vorher hat er hier nicht gemalt, gell? Was hat er gesagt? 67. Genau, 67, so ist 67. Ja, so ist es. Ja gut, da hätte man eigentlich, was möchtest du sagen? Also, ich wollte mal gebeten, Fresken hat er auch gemacht. Ja, natürlich in Sandanski. Ja, genau. Sandanski hat viel. Und in Bulgarien, da habe ich die Fresken sehr hervorragend, riesige Fresken in der Kirche. Eigentlich toll gewesen. Also ich habe mir gleich gesagt, da und da soll ich hingehen, ja. Und die sind also sehr eindrucksvoll. Sie sollen jetzt, habe ich gehört, ein bisschen feucht geworden sein und Restaurierungsbedürftige hat man da schon mit Salpeter reinkommen. Ja. Das war natürlich verhängnisvoll. Ja. Hat jemand noch so eine Frage? Sind wir alle fraglos hier? Ja. Fraglos, alles in Ordnung. Ja. Fraglos. Es gibt schon eine, also gerade jetzt springt in Augen ein großer Unterschied zwischen die Ikonen und die bei uns in der Kirche sind. Nein. Diese Farben, die sind falsch. Richtig. Ja, die genau. Farben sind falsch. Hier. Falsch. Nein, nicht deswegen. Doch, also was ich meine ich nach wie vor. Nämlich, die bei uns sind einfach meditativer, schlichter, dunkler. Da bin ich ganz die Meinung, was ist. Und die zum Beispiel, da gibt es ein Spiel zwischen Licht und Schatten, die tatsächlich sehr viel spricht. Und unsere sind eher so, wie Sie gesagt haben, in sich gezogen. Die sind eher so in eine. Das hängt mit der Aufnahme zusammen, da bin ich ganz mit der Vater Limbacher einverstanden. Das sind falsche Aufnahmen, das ist von dem Licht, das da drauf geht. Kontraste sind nicht. Na, schauen Sie. Hier ist dunkel, gucken Sie es mal hier an. Das ist anders. Hier angucken. Aber Kontraste, die da sind. Ja, vor allem mit der Zeit, das ist diese, wird alles ein bisschen dunkler. Kenne ich nochmal ganz anders auskommen. Nee. Doch, ja, da kenne ich mich in der Malerei aus. Da, das ist ein klarer Fall. Das hängt immer mit Beleuchtung zusammen. Die sind stark beleuchtet worden, wenn sie jetzt da scheinbar in die Kugeln von der Straße angestrahlt werden. Aber die Kontraste sind stark. Und Kontraste die sind genauso hier. Die sind genauso. Da kenne ich mich in der Malerei aus. Da kann mir man nichts sagen. Nee, aber Michael, das sowieso die Bilder, die ist mit der Zeit, die werden dunkler. Nein, das ist schon bekannt wegen den Farben, weil die Pigmente, die verdunkeln sich ein bisschen. 250 Jahre mit Weihrauch dunkel. Die sind noch vollkommen in Ordnung. Das sehe ich, da kenne ich mich genau aus. Ja gut, ich habe auch dann in der Mittage einiges gesehen, wie die Fresken Furche, genau. Selbstverständlich, die Alten auf jeden Fall. Seit 100 Jahren muss man die dann wieder reinigen, das ist ganz klar. Nein, nein, das stimmt nicht ganz. Also die sind jetzt beleuchtet von das ist künstliche Beleuchtung. Und jetzt ist so, wenn man die jetzt beleuchten würde, würden die Farben, die Rot und alle stärker zur Geltung kommen. Die ist bloß etwas im Dämmerlicht, verstehen Sie? Sie können ein Bild im Dämmerlicht sehen. Bilder ändern sich ganz rasch, das kann ich selber sagen. Das ist eine rasche Veränderung. Ich male zum Beispiel morgens, mittags, abends und scheinbar verlichte in ein. Ändert sich ständig die Farbe. Das ist eine ständige Änderung. Also das ist nicht seine extra Wunsch? Nein. Obwohl ich würde sagen, diese Ikone, die da vorne steht, die gerade in diese Richtung geht, sie ist wesentlich heller. Aber das ist selbstverständlich Patina, ziemlich heftig. Also das sind nicht Patina drauf, das kann ich. Wenn man jetzt zum Beispiel die Ikone da hinten hin untersetze auch, dann sieht man etwas anderes hinter der Rücken. Hier, wenn Sie, das ist eine ganz andere Sätze. Ja gut, die nimmt gerade aber zu dieser Serie. Also die sind tatsächlich kaum irgendwie Schutzschicht drüber, kaum. Es ist also, das dauert eine ganze Zeit, das weiß ich. Ich muss ja also, das sehe ich nicht so. Insofern soll man es ja jetzt gar nicht reinigen, das soll man mal in 100 Jahren reinigen, das ist nichts. Und der Reinigungsprozess ist ja ganz schwierig. Ich weiß es, weil viele Restauratoren machen die ganzen Übermalungen weg. Gell? Das ist wie bei den Ärzten, da muss man aufpassen. Nicht jeder Arzt ist gut und nicht jeder Restaurator, nicht jeder Maler ist gut. Ne? Wir wischen die Ikonostase immer so einfach mit Wasser. Ein bisschen Wasser, ja. Ein bisschen mit einem nassen Tuch. Ganz leicht. Aber nicht so nass, aber nur feucht. Ganz feucht. Ja, feucht, genau. Ja, das kann man machen, wenn es eine Eitemperatur ist. Ja, mit Leitern. Ja, ja. Die Eitempera, das ich mal auch mit Eitempera, ich reibe meine Farben alle selber an. Auch mit geriebenen Halbedelsteinen, italienischen Artfarben. Und die sind mit, die Eitempera hat eine 4- bis 5-fach stärkere Härtegradbehöhung. Da gibt es ja die berühmte Erzählung von der versiegelte Engel von Nikolai Leskow, wo der Siegel da drauf gemacht ist und der hat gar nichts ausgemacht. Ich habe gemeint, das sei ein Gotteswunder, aber das war Eitempera und drüber noch ein Ding. Das war eigentlich kein Gotteswunder, das ist unter wieder vollkommen richtig rausgekommen. Ja. So, dann hätten wir eigentlich soweit alles. Ich bedanke mich recht herzlich. Ja,